Ihr hört Framatz Musikalisches Fundbüro. Unvergessenes, Vergessenes und Unerhörtes aus den letzten 100 Jahren. Folge 13 mit John Lennon, Little Richard, Fred McDowell, Henry Thomas, Charlie Patton, Kenneth Heat, The Action, The Birds, The Zombies, Lenny Brew, Albert Lee, Marty Gross, Mark Ribot, Greg Koch. Und Television. We'll be right back. case is closed. Zwar kam keines der Bandmitglieder von Television aus dem Staat New York, geschweige denn New York City, dennoch wird die Band als echte New Yorker Gruppe angesehen. Sie existierte von 1973 bis 1978. 1975 kam die erste Single heraus. Wir hörten vom ersten Album Marquee Moon aus dem Jahr 1977 den Titel Prove It. 1975 nahm auch John Lennon in New York City eine Platte namens Rock'n'Roll auf. Mit dabei Klaus Voormann am Bass, Jim Kelton am Schlagzeug und Jesse Ed Davis an der E-Gitarre, an der Lead-Gitarre. Davis spielte von 1969 bis 1972 in der Band vom Bluesman Taj Mahal. Wir hören den Little Richard-Titel Slippin' and Slidin'. Little Richard kannte die Beatles schon seit dem gemeinsamen Engagement im Star Club 1962 und in den 70er Jahren spielte er dann I Saw Her Standing There ein, das auch fester Bestandteil seines Live-Programmes war. In einem Interview aus den 80ern wurde Little Richard gefragt, ob er zur Zeit des gemeinsamen Zusammentreffens mit den Beatles 1962 im Star Club und ein Jahr später auf der ersten gemeinsamen Tournee voraussehen konnte, wie die Karriere dieser Band sich entwickeln wird. Darauf sagte Little Richard, er war der Meinung, Paul McCartney wäre der Mann mit dem größten Talent von den Beatles und dass er es nur schaffen könnte, wenn er sich von den drei anderen trennen würde. Im Nachhinein habe ich mich dann natürlich geirrt, meinte Little Richard, aber er sagte auch, dass die Verbesserung der Beatles von 1962, als er sie das erste Mal sah, bis 1963 schon einen sehr großen Sprung gemacht hatte. Yeah. obwohl 1904 in Tennessee geboren und erst 1928 zum Baumwollpflücken nach Mississippi gezogen, verpasste man Fred McDowell den Zusatz Mississippi Fred McDowell, als er 1959 vom Musikwissenschaftler Alan Lomax aufgenommen wurde. McDowell wurde schnell ein populärer Musiker dieser Szene und ging 1965 mit dem Folkblues-Festival in Europa auf Tournee. Seine LPs verkauften sich in der Szene auch recht gut. 1971 machten die Stones ihn unsterblich, als sie You Got the Move für ihr Sticky Fingers-Album aufnahmen. Leider vergaßen sie dabei, Tantiem zu zahlen. Es war halt einfacher, den Stempel Traditional raufzuschreiben auf dem Label der Platte. Und so konnte man Kosten sparen. 1964 war das Lied allerdings von McDowell zusammen mit Reverend Gary Davis komponiert worden. Reverend Gary Davis war ein Fan des Slide-Gitarrenspiels von Fred McDowell, mokierte sich aber allgemein, wenn Gitarristen ihre Instrumente auf offene Akkorde stimmten. Und er sah auch das Slide-Spiel an sich als Betrug an, da die Greifhand einfach nicht griff. Das ist natürlich eine sehr konservative Einstellung, die man akzeptieren kann, aber nicht muss. Nun, You Got the Move. You got to move, you got to move, you got to move, child, you got to move. But one day long, get ready, you got to move. You may be high, you may be low, you may be rich, you may be poor, but one day long, get ready, you got to move. You see that woman that walked the street. You see that policeman out on the beat. But when in love, get ready, you got to move. You got to move, you got to move, you got to move, child, you got to move. But one and all, get ready. I'm gonna wait, baby, and it won't be long. I'm gonna wait, and it won't be long. I'm gonna wait, and it won't be long. Just show that train is out of that movie eye. Just show that train is out of that movie eye. Just show the train is out of that movie eye. Come shake your hand, tell your papa goodbye. I'm shaking your hand, tell your papa goodbye. I'm shaking your hand, tell your papa goodbye. I'm going back to Tennessee. I'm going back to Middleford, Tennessee. I'm going back to Middleford, Tennessee. I'm going where I never get fooled. I'm going where I never get fooled. I'm going to never get through. If you don't feel sinking, look what a hole I'm in. If you don't feel sinking, look what a hole I'm in. If you don't feel me singing, look what a fool I've been. Oh, my babe, take me back. High in the world, oh, take me back. Down my dealer, my road, feed my money, let it fall. You can say that you're pretty, you can. kid, you would fall. Pretty you'd be hanging on the wall. Colorado kid, my dealer, my rope, Green Mountain, let it fall. You can tap it, you can grab it, you can bring it, you can twist it, you can wheel it out of, you can get it out. My right, my right. You were jump top, all the jitter, my rope, Green Mountain, let it fall. Just shake it, just bring it, you can hang it on the wall. Colorado kid, you would fall. 1874 in Texas geboren, beeinflusste Henry Thomas erstaunlich viele Musiker aus den 60er Jahren, sei es Bob Dylan, Grateful Dead, Taj Mahal, Loving Spoonful und natürlich Kenneth Heath. Alle nahmen Titel von Henry Thomas auf. The Kenneth Heath nahm Going Up the Country auf. Das war dann 1968 und fast 40 Jahre nach der Originalaufnahme von Thomas. Bei Thomas hieß der Titel dann allerdings Bulldoze Blues und wurde alleine eingespielt, Gesang, Gitarre und Panflöten, ein panflötenartiges Instrument, gefertigt aus Zuckerrohr. Obwohl kein obskurer Musiker, ist über die Person Henry Thomas wenig bekannt, nicht einmal, ob er 1930 gestorben ist, wie viele annehmen, oder 1949 noch gelebt hat. Da wollen ihn einige Bluesfans gesehen haben. Zwar streiten sich über das Geburtsdatum von Charlie Patton auch noch die Musikforscher, entweder irgendwann in den 1880ern oder 1890ern. Klar ist, dass er 1934 verstorben ist. 1929 Shake It and Break It aufnahm. Ein Titel, den wiederum die Kenneth Heath neu bearbeiteten und 1970 wieder veröffentlichten. Wiederum mit Alan Wilson als Leadsänger. Wir hören jetzt Shake It and Break It von Kenneth Heath. I ain't gonna marry you. Londoner Band The Action war eine sehr beliebte Band in der Mod-Szene der 60er Jahre. Allerdings war sie kommerziell außerhalb dieser Szene alles andere als erfolgreich. Der Titel, den wir eben hörten, Ende 1967 aufgenommen, Look at the View, wurde erst gar nicht mehr veröffentlicht, beziehungsweise erst 1995 als Teil einer CD. Kommerziell ungleich erfolgreicher waren da die Birds aus den USA. Vom Album Younger Than Yesterday aus dem Jahre 1967 hören wir Chris Hillmans Thoughts and Words. Danach die Zombies aus England. Stories about her that you think are true. I don't want to hear anything about her that's bad. I don't want to hear anything that makes me feel sad. I don't want to know. I don't want to know. I don't want to know. I don't want to know. I don't want to know. You better turn around and go. I don't want to know. I don't want to listen. I'm not gonna hear you. I believe what I want, no matter what you do. I don't care, I don't know the word of anything you say. I don't wanna hear anything, you just keep away. I don't want to know. I don't want to know. I don't want to know. I don't want to know. I don't want to know. You better turn around and go. I don't want to know. Just keep away. I don't want to know. I don't want to know. I don't want to know. I don't want to know. I don't want to know. You better turn around and go. I don't want to know. I don't care, I don't know another word of anything you say. I don't want to hear anything, you just keep away. I don't want to know. I don't want to know. Better turn around and go. I don't want to know. die Zombies sind den Fans der Musik der 60er Jahre im Grunde nur durch zwei Lieder bekannt. Einmal She's Not There von 1964 und Times of the Season, aufgenommen 1968, aber ein Hit wurde es erst 1969 in den USA, ein Jahr nachdem die Band sich schon aufgelöst hatte. Wir hörten eben von den Zombies I Don't Want to Know. Lenny Brew aus Kanada war ein Gitarrenvirtuose, der Flamenco, Country-Musik und Jazz miteinander verschmolz. Wir hören sein Aufnahmedebüt in einem Studio. Das war 1961. Da war Brew gerade mal 20 Jahre. Noch jünger war der Bassist Rick Danko und Schlagzeuger Levin Helms war auch erst 21. Beide spielten später bei The Band, die unter anderem auch Bob Dylan begleiteten. Nach Lennys Western Blues folgt Albert Lee mit der Soloaufnahme Flowers of Edinburgh aus dem Jahre 1987. 1933 musste der Künstler George Gross Deutschland verlassen. Er war Jude. Mit ihm emigrierte sein Sohn und der spätere Jazzgitarrist Marty Gross, geboren 1930 in Berlin. Marty Gross, aufgrund seines Alters könnte man erwarten, er wäre ein Bebop-Gitarrist geworden. Nein, komplett anders. Er war ein Oldtime-Jazz-Gitarrist, der ausschließlich auf akustischen Instrumenten spielte und dazu sang. Wir hören eine Aufnahme aus dem Jahre 1957 von der LP Hooray for Bix. Bix Beiderbecke, der Kornettist, ist gemeint. I'm gonna meet my sweetie now, heißt die Nummer. Das Schöne bei der 1957 Aufnahme ist, im Gegensatz zu den historischen Aufnahmen aus den 20er Jahren, kann man endlich auch mal das Instrument Rhythmusgitarre richtig hören, und das klingt gar nicht mal so schlecht. Zum einen wird die Rhythmusgitarre ja oft unterschätzt, sei es in der Rockmusik, sei es im Jazz. Zum anderen war die Aufnahmequalität in den 20er Jahren natürlich alles andere als gut für ein nicht so lautes Instrument wie die akustische Gitarre. Oftmals wurde ja auch deshalb auf das Banjo lieber zurückgegriffen. Im Anschluss an Marty Gross hören wir Mark Ribbert oder Mark Ribot, wie immer er auch ausgesprochen wird. Der Titel Postizo aus dem Jahre 1998. Und wer sagt, das klingt doch irgendwie nach Tom Waits, der hat recht. Denn Mark Ribot oder Mark Ribbert hat mit Waits schon oft aufgenommen, aber auch mit Elvis Costello, Elton John, den Black Keys und was weiß ich, mit wem auch noch. Er ist ein vielbeschäftigter Studio- und Live-Gitarrist, geboren 1954 in Newark, New Jersey. Das war es schon wieder mit dem musikalischen Fundbüro. Frank Framert Matthias bedankt sich für die Aufmerksamkeit. Zum Abschluss hören wir den Gitarristen Greg Koch aus Wisconsin mit dem Titel Joy of Aches, aufgenommen im Jahre 2020. Viel Spaß dabei, bis zum nächsten Mal.